Komm, bestreite dein Leben, hab keine Angst, bleib standhaft, zeig allen, was du kannst. Ein steiniger Pfad, hast es selbst in der Hand, handel mit Bedacht, doch nutz dein Verstand. Komm, bestreite dein Leben, hab keine Angst, bleib standhaft, zeig allen, was du kannst. Ein steiniger Pfad, hast es selbst in der Hand, handel mit Bedacht, doch nutz dein Verstand. Ich denke oft nach, über was hab ich getan, über was werd ich noch tun oder einfach Gegenwart, über Zukunft, über Pläne oder sowas, vielleicht will ich nach ganz oben, hab die Gene zum Erobern. Er ist echt so krass, denn keiner schenkt dir was. Hey Digga, wach mal langsam auf, was du verpennt, du Spast. Krieg dein Arsch hoch und bitte mach was aus deinem Leben, denn du hast nur eins davon. Solltest es nicht so vergeben, aha. Du kannst mir glauben, ich bin stark, denn ich habe viel gesehen, hab ein Auge auf den Start. Bleibe wach in der Nacht, gebe wieder einmal Acht, denn man ist nicht nur alleine, wir sind wieder einmal Acht. Rap schnell und rappe langsam, wie viel Geld musst du dir ansparen? Man ist switche hin und her, nimm der Held in meine Panzer. Ich bin unaufhaltbar und ich gönn mir weiter den Rest der Hip-Hop-Szene, wie sie alles scheitern. Streite dein Leben, hab keine Angst, bleib standhaft, zeig allen, was du kannst. Ein steiniger Pfad, hast es selbst in der Hand, handel mit Bedacht, doch nutz dein Verstand. Streite dein Leben, hab keine Angst, bleib standhaft, zeig allen, was du kannst. Ein steiniger Pfad, hast es selbst in der Hand, handel mit Bedacht, doch nutz dein Verstand. Guck, das Leben auf der Straße ist aus Asphalt und Beton, die Graffiti spenden Wärme, denn der Asphalt wird gebombt. Der Alltag ist so trist und es gibt keine Perspektive, jeder ist auf sich gestellt. Ich hab ne Meinung, mich entschieden, einen anderen Weg zu gehen, will ein anderes Leben leben, doch das Ghetto bleibt in mir, ich seh mich im Regen stehen. Ich kann's nicht ändern und so guck ich nur nach vorn. Seh die Zeiger sich noch drehen, ich bin fünfmal schon gestorben. Ich bin fünfmal auferstanden. Seitdem bin ich so unsterblichwert, Unendlichkeit erlangen. Für mich ist es ungefährlich, für die Seele unentbehrlich, denn ich lebe, was ich sag. Und der Abschied tut so weh, wenn in der Träne auf den Sarg. Man wird geboren unter deine reine Weste, doch man wird nur unterdrückt, das ist das Leiden eines Menschen. Lass uns Leiden bekämpfen auf der Reise, kein Ende, alle feiern diese Kugel, meine reine Legende. Komm, bestreite dein Leben, hab keine Angst, bleib standhaft, zeig allen, was du kannst. Ein steiniger Pfad, hast es selbst in der Hand, handel mit Bedacht, doch nutz dein Verstand. Komm, bestreite dein Leben, hab keine Angst, bleib standhaft, zeig allen, was du kannst. Ein steiniger Pfad, hast es selbst in der Hand, handel mit Bedacht, doch nutz dein Verstand.